25. Kapitel. Da die Zugbrücke für unausbesserlich gehalten wurde, so erhielt Trim alsbald Order, sich an eine neue zu machen, doch nicht nach dem vorigen Modell. Denn weil eben damals des Kardinals Alberino Intrigen entdeckt wurden und mein Onkel Tobi ganz richtig voraussah, dass unvermeidlicherweise die Kriegsflamme zwischen Spanien und dem Deutschen Reiche ausbrechen müsste und dass die Operationen des künftigen Feldzuges nach aller Wahrscheinlichkeit in Neapel oder Sizilien anfangen würden, so entschloss er sich zu einer italienischen Brücke. Mein Vater aber, der ein weit besserer Staatsmann war, überzeugte ihn, dass, wenn der König von Spanien und der Kaiser miteinander zerfielen, notwendig England, Frankreich und Holland ins Spiel kommen müssten. Und wenn das ist, sagt er, dann werden die Kombattanten wieder in Flandern übereinander herfallen. Und was willst du dann mit deiner italienischen Brücke ausrichten? Wir wollen jemand darüber zu Rate ziehen, sagte mein Onkel Tobi.